Der Melonenwettbewerb. In der Abenteuerbucht freuten sich alle auf den großen Melonenwettbewerb. Bist du aber groß geworden? Sky, mit wem redest du da? Mit meiner Melone. Ich habe gehört, Früchte wachsen besser, wenn man mit ihnen spricht. Anscheinend mit Erfolg. Skys Melone war rund und dick. Hey, Fellfreunde, Rubble kann mit seinem Schaufelbagger alle Melonen zum Melonenfest bringen. Immer rauf damit auf meine Schaufel. Sky lachte ihre Melone an. Du kannst einen lustigen Ausflug mit deinen Melonenfreunden machen. Meine ist schon startklar, Ryder. Rocky, ich glaube, deine Melone ist eine Tomate. Ich hab mich auch schon gewundert. Was soll's? Sowas kann passieren, wenn man alte Samen wiederverwendet. Die Tomate ist trotzdem toll. Auch sie landete in der Schaufel von Rubbles Bagger, so wie die Melonen der anderen Fellfreunde. Wow, Marshall, wie ist deine Melone so groß geworden? Ganz einfach, das sagt doch schon der Name. Wassermelone. Vor dem Rathaus hatte Bäuerin Yumi bereits einen großen Tisch aufgebaut, der sich langsam füllte. Captain Tollpatsch, das ist aber eine schöne Zuckermelone. Danke sehr. Und Ihre Honigmelone ist echt hinreißend. Wow, Kathi, deine sieht ja aus wie eine Katze. Sie ist einfach so gewachsen. Ich nenne sie eine Katzalone. Auch Everest und Jake brachten ihre Melone herbei. Bahn frei, liebe Leute. Cool, die hat aber schöne Flecken. Danke. Ich nenne sie Schneeleopardenmelone. Wunderbar. Aber ich wette, die Bürgermeisterin hat auch eine massive Melone gezüchtet. Das tut sie jedes Jahr. Darum bekommt der Gewinner den Titel großer Melonenbürgermeister. Weil die Bürgermeisterin immer gewinnt. Das hörte Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf gar nicht gern. Großer Melonenbürgermeister? Ich möchte so genannt werden. Dazu müssen Sie den Wettbewerb gewinnen, Bürgermeister Besserwisser. Sie haben ja nicht mal eine Melone. Na und? Dann baue ich eben eine an. Wie schwer kann das sein? Kommt schon, Kätzchen. Der Bürgermeister lief mit seinen Chaoskätzchen in den Park und zog etwas Kleines, Braunes aus der Tasche. Seht mal hier, Kätzchen, ein echter Melonensamen. Ich pflanze ihn einfach ein, füge etwas Wasser hinzu und warte ab. Ein bisschen länger. Noch ein bisschen länger. Aber irgendwann schlief er ein und die Kätzchen vertrieben sich die Zeit mit einem großen Gummiball. Hä? Was? Oh, meine Melone! Ist sie schon gewachsen? Nichts! Warum dauerte das bloß so lange? Und jetzt verlor auch noch der Gummiball der Kätzchen Luft. Was? Okay, na schön, wartet kurz. Bürgermeister Besserwisser pumpte den Ball wieder auf. Vielleicht brauche ich noch ein Samenkorn. Er pumpte und pumpte. Ja, aber ich brauche trotzdem Wasser und Zeit. Bis der Ball größer war als er selbst. Und das brachte ihn auf eine Idee. Oder vielleicht brauche ich nur etwas Farbe. Vor dem Rathaus bewunderte Herr Pfeffer immer noch die Melone von Everest. Ja, ja, sehr schöne Flecken. Dankeschön. Und natürlich auch die der anderen. Eine Katzalone. Perfekt. Danke. Oh, puh, ich hab's geschafft. Wow, wow. Die Melone der Bürgermeisterin war so groß, dass sie gerade auf den Handwagen passte, den Frau Gutherz hinter sich herzog. Die ist ja enorm groß. Unsere Bürgermeisterin wird wieder große Melonenbürgermeisterin. Was soll ich sagen? Meine Melone wusste einfach nicht, wann sie aufhören soll zu wachsen. Aber man weiß ja nie. Vielleicht kommt jemand mit einer noch größeren Melone. Hier ist der jemand. Ich präsentiere die Super-Duper-Mega-Melone. Die Melone von Bürgermeister Besserwisser war riesig. Mega-Melone? Von dieser Sorte habe ich noch nie etwas gehört. Oh, sie duftet ja nicht einmal nach Melone, eher nach frischer Farbe und alten Gummistiefeln. Sie sind ja nur neidisch, weil ihre Melone so mickrig ist. Triumphierend marschierte der Bürgermeister von Melone zu Melone. Klein, winzig, ganz fleckig, mickrig, winzig klein. Ja, dann bin ich wohl der Gewinner. Ich kröne mich selbst zum großen Melonenbürgermeister. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die diesen Sieg möglich gemacht haben. Bei mir! Er riss Herrn Pfeffer den kleinen Orden aus der Hand, den dieser mitgebracht hatte, und heftete ihn an seine Brust. Nein, nein, nein. Herr Pfeffer vergibt die Punkte und die Bewertung hat noch nicht einmal angefangen. Das stimmt. Und Ryder und die Fellfreunde sind auch noch gar nicht da. Wozu die Mühe? Niemand kommt gegen meine Megamelone an. Oh. Der Bürgermeister riss die Arme in die Höhe, stieß dabei aber an seine Melone. Und die rollte davon. Oder vielmehr, sie hüpfte. Warten Sie mal, Melonen hüpfen doch nicht. Ich wusste es, Sie haben geschummelt. Es ist ein Ball. Nein, ist es nicht. Wow. Der riesige Melonenball hüpfte wie wild im Kreis herum. Oh nein, der Ball kommt direkt auf mich zu. Du meinst Melone. Ah. Oh, oh. Achtung, bitte aufpassen. Doch der Melonenball prallte bereits gegen die Tische und Stühle, die neben dem Restaurant von Herrn Pfeffer standen, und sofort kaputt ging. Vorsicht! Diese falsche Ballmelone verwüstet mein ganzes Café! Schnell, rufen Sie die Paw Patrol! Die lud gerade Skys Melone auf Rubbles Bagger. Beeilt euch, Fellfreunde, es geht bald los. Hallo, Herr Pfeffer. Ryder, kommt schnell! Bürgermeister Besserwissers gigantischer Hüpfball macht unser Fest und alles andere kaputt! Es ist kein Ball, es ist eine Melone. Es wird alles gut, Herr Pfeffer. Kein Riesenball hüpft zu doll, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Einsatzzentrale war nur wenige Meter entfernt und während die Fellfreunde auf den gläsernen Fahrstuhl zustürmten, rollte Marshall auf einer Melone hinter ihm her. Ich habe ja eine Melone auf meinem Kopf. Auf dem Weg nach oben schlüpften die Hunde in ihre Einsatzanzüge. So waren sie auf alles vorbereitet. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bürgermeister Besserwissers Ball poltert überall in der Stadt herum und macht das schöne Melonenfest kaputt. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Du kannst den Ball mit deinem Netz auffangen und verhindern, dass er noch mehr kaputt macht. Das ist ein Fall für Chase. Und Rocky. Du kannst mit deinem Werkzeug alles reparieren, was der Ball schon kaputt gemacht hat. Rocky rockt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Die Fahrzeuge der Paw Patrol standen unten in der Garage. Chase und Rocky nahmen die große Rutsche mit den vielen Kurven. Und Ryder ließ sich an einer langen Stange hinunter. Dann konnte es auch schon losgehen. Über die große Brücke und geradewegs zum Rathaus, wo der Melonenball immer noch auf und ab hüpfte. Oh, wenn Ryder nicht bald hier ist! Oh, gibt es womöglich keine Abenteuerbucht mehr zu retten? Doch die Paw Patrol bog bereits um die Ecke und Ryder erfasste die Lage mit einem Blick. Rocky, reparier doch schon mal die Tische. Wird gemacht, Ryder. Schraubendreher. Mischling Rocky machte sich sofort an die Arbeit. Chase, wir müssen diesen Ball stoppen. Du meinst die große Melone? Es ist keine Melone, Sie Melonenschummler. Schnell, Chase, dein Netz. Netz. Chase schleuderte sein Netz zwischen einen Baum und einen Laternenpfahl. Der Melonenball hüpfte hinein und blieb liegen. Ja, geschafft! Ja! Doch Bürgermeister Besserwisser flüsterte bereits einem seiner Chaoskätzchen etwas ins Ohr. Unbemerkt feuerte dieses einen kleinen Ball auf den Großen ab. Der sprang aus dem Netz und schon ging alles von vorn los. Nein, nicht schon wieder! Oh nein, so geht das aber nicht, du großer Möchtegern-Melonen-Missetäter. Bleib bloß weg von meiner echten Melone! Entschlossen stellte sich Bürgermeisterin Gutherz zwischen ihre Melone und den Hüpfball. Oh. Fand sich aber wenig später schon oben auf dem Melonenball wieder. Diese Schummelfrucht entführt Frau Gutherz! Ja, es ist alles gut, Henrietta. Mama macht nur einen lustigen Ausflug. Ryder! Oh, das ist nicht in Ordnung. Gut festhalten, wir werden sie retten. Und ich weiß auch schon die Richtige für diesen Einsatz. Was gibt's, Ryder? Sky, komm mit deinem Hubschrauber. Wir brauchen deinen Rettungsgurt für eine Luftrettung. Ich bin bereit. Flieg sofort los. So schnell sie konnte, machte Sky sich auf den Weg. Zum Glück. Ich bin hier drüben! Ich meine hier drüben! Ständig änderte der Melonenball seine Richtung und Sky hatte große Mühe, den Rettungsgurt an der richtigen Stelle hinunterzulassen. Ah, das war knapp! Immer wieder musste sie die Richtung ändern, während Ryder, Chase und Rocky sich am Boden um die Schäden kümmerten. Bin fast fertig mit den Reparaturen. Das hast du toll gemacht, Rocky. Dieser Ball hüpft ja wie verrückt. Wir müssen ihn so lange stoppen, bis Sky die Bürgermeisterin gerettet hat. Aber wie? Ryders Blick fiel auf Alex, der vor einem Basketballkorb hin und her lief. Das ist es. Rocky, die Reparaturen können warten. Sieh mal in deinem Fahrzeug nach. Wir brauchen einen großen Basketballkorb. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Bürgermeisterin Gutherz hatte den Rettungsgurt immer noch nicht zu fassen bekommen. Keine Angst, Frau Bürgermeisterin. Wir werden Sie retten. Es fragte sich nur, wann. Rocky durchsuchte unterdessen seinen Recycling-LKW. Hast du was gefunden, Rocky? Und ob! Schnell zerrte der kleine Mischling etwas aus dem Fahrzeug. Wozu brauchen wir ein altes Trampolin? Hüpft die Bürgermeisterin nicht hoch genug? Es muss nur noch ein bisschen umgebaut werden. Gerade war es noch ein altes, kaputtes Trampolin, aber jetzt ist es der größte Basketballkorb der Welt. Nicht groß genug, damit die künstliche Melone da durchpasst, aber groß genug, um sie aufzufangen. Auf geht's! Die Paw Patrol stellte den umgebauten Basketballkorb auf einige Fässer. Das sollte klappen. Gerade rechtzeitig. Der Ball kommt in diese Richtung. Chase, deine Tennisballkanone. Wow, Tennisballkanone! Der Polizeihund zielte, schoss und traf den Melonenball an der Seite. Dadurch änderte dieser die Richtung, sprang aber einfach über die Fässer hinweg. Oh, beinahe. Noch einer. Dieses Mal klappte es. Der Hüpfball hüpfte ins Netz. Ja, klasse. Unglaublich. Zisch, 2 Punkte. Jetzt, Sky. Sofort ließ Sky den Rettungsgurt hinunter, erwischte die Bürgermeisterin, zog sie hoch und ließ sie neben den Fellfreunden wieder hinunter. Oh, danke, Paw Patrol. Ich hatte schon Angst, ich würde bis zum Mond hüpfen. Oder bis zu unserer Nachbarstadt. Wir helfen gern. Wenn Sie wieder mal auf einem Ball hüpfen, ein Anruf reicht. Und Bürgermeister Besserwisser? Ihr habt es geschafft, meine Melone zu fangen. Es ist keine Melone. Ich bin der große Melonenbürgermeister. Ich habe ganz sicher gewonnen. Heftig wedelte er mit dem spitzen Orden herum, traf dabei aber den Melonenball, der sofort seine ganze Luft verlor. Tja, der Traum ist wohl zerplatzt. Endlich konnte der Melonenwettbewerb beginnen. Natürlich erst, nachdem auch die anderen Fellfreunde da waren. Hey, da sind wir. Sehr schön. Und dank der Paw Patrol können wir jetzt mit der Bewertung beginnen. Meine Güte. So viele Prachtexemplare hatten wir ja noch nie. Eigentlich denke ich, dass alle Teilnehmer, die eine echte Melone gezüchtet haben, es verdienen, große Melonenbürgermeister zu sein. Ja! Ja! Ja! Soll das heißen, ich bin der einzige Verlierer? Sie haben als einziger geschummelt. So bekam die Abenteuerbucht viele Melonenbürgermeister. Und noch einen mehr. Und ein großer Tomatenbürgermeister noch dazu. Ja! Ja! Ja!